Ja, moin moin und hallo zu einer ganz entspannten, ganz gepflegten Ausgabe Vierecken 2.11er. Mein Name ist Konstanze Kappler und herzlich willkommen zu Prominent, eurem Bundesliga-Boulevard-Magazin mit meinem Chef, Kommentator Poccio. Wie geht's dir? Ja, super. Guck mal, hier kommt mal ein Meteorit runter. Guck mal, da, nee, doch, hi. Ja, du bringst doch hier die ganzen Boulevard. Ja, ich bin rein. Ja. Also. Ja. Poccio, wie war dein Bundesliga-Wochenende? Es hat gut gestartet. Es hat wunderbar gestartet mit dem Sieg der Borussia. Ne? Also es ging direkt gut los. Es war zwar kein überragendes Spiel, aber ich meine, 3 Punkte in Frankfurt, die kann man mal mitnehmen. Die kann man mitnehmen, ne? Frankfurt, da ist ja auch so ein Stück weit die Zinsschnur ist gerissen. Ja. Also hat 3 Spielen, glaube ich, nicht mehr gewonnen. Nee, kein Tor mehr sogar geschossen. Ja. Also. Ja gut, ich meine, dass die einen Einbruch kriegen, das kriegt jede Mannschaft, die da oben von denen noch steht, außer Bayern München. Dass es jetzt bei denen so zur Sache geht, meine Güte. War es denn nicht abzusehen? Man merkt, muss es jetzt schon mal vorwegnehmen, ich habe 3 Stunden nur geschlafen diese Nacht. Willst du dich jetzt schon rausreden, oder was? Ich muss es machen. Ich habe hier schreiende Kinder im Hausflur. Oh, ich habe hier schreiende Kinder vom Fenster. Es ist ja auch ein Wetterchen, oder, Poccio? Ja, toll. Und schon hört man wieder diese Drecksvögel und ach an. Ja. Vögel, ne? Sind Vögel Wichser? Ja. Mal ganz im Ernst, sind Vögel Wichser? Ja, definitiv. Ich kann bei geschlossenem Fenster nicht schlafen. Ich brauche immer so eine leichte Zirkulation. Ja. Und es sind immer diese Vögel. Die dich wecken. Die mich wecken. Also wirklich, also da muss man auch noch mal was überlegen. Also es geht so nicht weiter. Poccio, aber wirklich, das Wetter ist, wie viel Grad sind es bei euch? Gefühlt? Bestimmt 20. Aber ich hatte, als ich eben nach Hause gefahren bin, als ich ins Auto eingestiegen bin, 19,5 auch darin. Das lag aber daran, dass der knallig in der Sonne stand. Und als ich dann gefahren bin, 14,5, also 15 Grad habe ich hier ungefähr. Boah. Also ich war vorhin kurz in unserer Mall. Das kennst du ja nicht. Du meinst einen Tante-Emma-Laden, ja? Genau, ich meine unseren etwas größeren Tante-Emma-Laden aus Glas. Und hab mir da ein Salätchen gekauft. Mhm. To go, ja? Ein Salätchen to go, ja. also die Menschen, die kotzen mich jetzt schon wieder an, ja? Also Anfang März kotzen mich die Menschen schon wieder an. Die hocken da rum mit ihren Deckchen da vom Café und schlürfen da ihren scheiß Latte Macchiato. Ah, diese ganzen Wichser, ich hasse so dermaßen Menschen. Tja. Ein Sonnenstrahl schon rasten die Menschen aus. Ich find's viel schlimmer. Ach nee, komm. Was denn? Ja, nee, ich find's viel schlimmer in der Hinsicht, wenn du dir dann wirklich anguckst, dass die Leute ihre ganze Meinung und ihre ganze Laune wirklich dem Wetter so abhängig machen. Wie Franck Ribéry früher. Ja. Ja. Ne? Der Gutwetterspieler. Ja, war bei euch personifiziert in Granit Xhaka, oder? Ja, was lachst du denn da so? Ja, nicht? Ja, nee. Ganz ehrlich, ich kann noch nicht viel über ihn urteilen. Ich habe noch nicht viel von ihm gesehen. Hä? Ja, komm, so viel hat er nicht gespielt. Nee, aber das verstehe ich ja gar nicht. Er ist ja kein Stammspieler. Nee, gar nicht. Aber er ist heiß umworben. Ja, gut. Vielleicht bringt er diesen It-Faktor irgendwo mit. So sieht er auf jeden Fall aus, um nochmal die Breche zu schlagen hin zum Boulevard-Magazin. Mhm. Ich meine, der ist ja schon schön hier für Winter, ne? Also von daher. Der ist wirklich ein schöner Mensch. Ein unfassbar schöner Mensch. Ne? Ja. Poccio, ich hab ja alle Magazine geguckt. Ich hab von Zeigler bis zu Sky 90 über Doppelpass bis hin zu alle Spiele, alle Tore. Ich hab ja alles geguckt im Laufe des Tages heute. Und ich habe mir auch einiges aufgeschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin ja jetzt auf dieser Mission, dass ich auch mal nicht nur Bayern, Hannover, Nürnberg, Stuttgart, jetzt Gladbach ein Spotlight biete. Nein, ich möchte jetzt ein bisschen breit gefächert hier mal diese Show, diese abendfüllende Show präsentieren. Und zwar habe ich Sky 90 geguckt. Du hast Sky 90 nicht geguckt, liegt daran, dass du keinen Sky hast, weil du bist Entertainer. Richtig, ja. Ne? Und auch Bekennender. Ja, ich habe halt nicht mehr Platz für noch eine Set-Top-Box. Und da war der Thomas Aichin Der zu Gast, der Manager, der neue Manager von Werder Bremen, der ja vorher bei den Kölner Haien Manager war, ne? Richtig. Bei dem Eishockey-Club. Und grundsätzlich läuft es ja aktuell gar nicht so gut bei Werder Bremen. Wie sieht's denn da gerade aus? Hast du da gerade eine Tabelle? Ich kann mal eine gerade direkt öffnen, ja. Sind 14. mit 28 Punkten. 7 Punkte vorm Relegationsplatz. Und der gute Herr Wasserzieher und der Herr Effenberg, die haben in dieser Runde gesagt, dass man auch ruhig mal nach hinten gucken sollte. Ja, das sollte man auf jeden Fall. Das sollte man auf jeden Fall. Und daraufhin haben sie dann einen Einspieler reingeschmissen. Ein sogenannter Matz, wie wir Fachleute sagen. Ja, ja, ja. Und da gab es so ein Interview mit dem Herrn Aichin, der gesagt hat, er ist kein Fan. Warte mal, ich muss das nochmal nachlesen. Er ist nicht der Typ, der wie ein Bagger durch ein bestehendes Unternehmen pflügt. Und jetzt frage ich dich, Pocho. Wenn man, gut, es war aus der Not geboren, wenn man einen neuen Manager holt, möchte man da nicht auch grundlegend mal was anderes machen und auch mal was bewegen? Ich finde das Seltsame daran, dass da halt nicht, wie du schon sagst, diese Aufbruchstimmung entsteht. Ja. Einfach aus dem Grund, weil die Alofs das ja nun mal halt jetzt gefühlt 334 Jahre gemacht hat. Und das hat ja auch funktioniert. Ist ja nicht so, dass das nicht lange Zeit auch funktioniert hat. Aber wo du gerade sagst, sie sind 7 Punkte zurück, die Bremer. Ganz klar, aber wenn man dann auch mal sieht, die haben zum Beispiel schon eine Niederlage mehr als Wolfsburg und Augsburg. Die haben schon 12 Niederlagen. Es ist ja auch so, dass man gefühlt immer das Gefühl hat, dass Bremen andauernd verliert. Und dass da am Stuhl von Thomas Schaaf nicht langsam mal gesägt wird, wundert mich schon ein bisschen. Ja, wer war denn das? Da hat doch auch irgend so ein Halbstarker unter der Woche gesagt, dass der Thomas Schaaf nicht ganz unschuldig ist an der aktuellen Situation. War das nicht irgendwie einer aus Gladbach? Ich habe nichts mitbekommen, kann ich dir nicht sagen. Irgend so ein Ex-Profi hat das mal irgendwie öffentlich gemacht, diese Aussage. Aber ich meine, es lief ja mit Alofs in der Endphase, sage ich jetzt mal, bevor er zum VfL Wolfsburg gegangen ist, nicht mehr ganz so rosig, ne? Ja gut, der war sich ja auch irgendwann wahrscheinlich klar über die Sache. Der hat das ja nicht von heute auf morgen entschieden. Mit Sicherheit nicht. Aber, also es tut mir leid, wenn ich einen neuen Geschäftsführer, einen neuen Manager hole, dann möchte ich auch von dem erwarten, dass der mal verkrustete Strukturen irgendwie aufbricht und mal was grundlegend anderes macht. Ich weiß, dass man da bei Bremen nicht auf Rosen gebettet ist und dass man da jetzt nicht hier die großen Stars einkaufen kann. Aber es hat ja die Vergangenheit gezeigt, dass Bremen immer aus der Not eine Tugend gemacht hat und Spieler wie Diego, Miku geholt hat, die ja unter ferner Liefen gehandelt wurden im europäischen Vereinsfußball. Und ich verstehe nicht, warum man da so pessimistisch in die ganze Geschichte reingeht. Und er hat auch gesagt, ich muss mich erstmal in den Club reinleben. Und ich glaube, die Zeit hat er nicht. Nee, die hat er nicht. Aber ich verstehe auch, diese Lösung Aichin ist ja sowieso schon mal ein bisschen seltsam. Ich kenne ihn ja jetzt nun mal halt auch schon sehr lange durch die Zeit, die er auch bei Borussia gespielt hat und so. Und daher auch, ich kenne ihn aus Interviews und wie er sich gibt. Bin jetzt kein großer Eishockey-Fan, kann also über die Zeit bei den Kölner Haien da nichts sagen. Aber jemanden so Unerfahrenes in die Situation bei Werder Bremen zu stecken, ist schon ein gewagtes Spiel. Vielleicht schützt er sich mit diesen Aussagen ja auch ein Stück selbstweit nur. Dass er sagt, er möchte nichts ändern, weil dann kommt er ja auf die Sache hin, ja, ich muss ja jetzt erstmal gucken, wie das hier läuft. Ne? Und wenn sie dann absteigen, ja, dann machen wir jetzt einen Neuanfang und so. Ich meine, da muss man wirklich mal drüber reden. Es ist ja, ich glaube, dass Augsburg echt noch ein paar Punkte holen wird. Und dann sind die schnell da drunter. Dann ist das 3 Spiele, dann bist du da drunter. Ich sehe gerade bei Spox, wo ich meine Tabelle aufgerufen habe, einen Bericht von Volker Born. Der ist auch immer im Werder Bremen Podcast, den ich ab und zu höre. Den habe ich früher jede Woche gehört. Der kam immer nach jedem Spieltag. Weil da immer ein paar Spieler interviewt wurden und vor allen Dingen auch Klaus Allofs. Ich bin ein großer Klaus Allofs Fan, weil so heftig die Kacke auch am Dampfen ist teilweise in Bremen. Da hat der gute Allofs immer noch was Positives rausgezogen, hat immer noch sehr diplomatisch gehandelt und hat immer wirklich was Sinnvolles gesagt. Das habe ich immer sehr gemocht an ihm. Und da gibt's auch immer so ein Segment, das Born-Ultimatum, ja. Also von Volker Born, der hat da auch so ein Segment, der wird dann immer angerufen, wird dann um seine Meinung gebeten. Und der hat jetzt auch hier bei Sky wohl geschrieben, dass er sich Sorgen macht. Und ich glaube auch, Bremen sollte ein bisschen nach unten gucken. Das Das sollten sie auf jeden Fall, aber dass es auch manchmal schnell gehen kann, siehst du ja auch beim HSV. Vor einem halben Jahr hast du beim HSV auch noch gedacht, dass alles verloren wäre. Ne, und jetzt stehen sie auf dem 7. Platz und man hat es eigentlich gar nicht gemerkt, dass die da hochgegangen sind. Klammheimlich, ne? Ne? Und gut, aber das ist ja auch alles sehr eng beieinander im Moment. Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, wie es ist. Die ersten drei Plätze stehen eigentlich fest. Und dann hat man wirklich ein sehr breit gefächertes Mittelfeld, bis hin wirklich zum 15. den VfL Wolfsburg. Und dann ist Augsburg im Moment so die Grauzone. Aber ich meine, da fühlen sie sich ja gar nicht so unwohl auf diesem Relegationsplatz, würde ich mal sagen. Und ja gut, die beiden unten runter werden wahrscheinlich nur noch untereinander die Plätze tauschen, wenn überhaupt. Die Augsburger, ich bin ja ein großer Weinziel-Fan. Okay. Sieht ja nicht aus wie Jenson Button. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Das müsste ich jetzt nochmal im Vergleich sehen. Ja, dann musst du dir wirklich mal angucken. Geht am 15. wieder los, ne? Ja, eben. Bist du Formel-1-Fan? Fan, ich auch nicht. Aber ich gucke sehr gerne. Sagen wir es so, ich bin durch meinen Vater da sehr geprägt. Mein Vater ist unfassbarer Motorsport-Fan. Oh. Ja, und da sind wir dann immer hier zur Motorshow und so nach Essen auch immer gefahren und so und jedes Jahr. Und da gibt's, mein Vater fand's dann toll, als ich noch sehr viel jünger war, weiß ich nicht, so mit 12 oder so. Wenn dann irgendwelche Alt-Formel-1-Stars da standen, dann musste ich mir dann immer ein Autogramm holen, weil man als Kind ja dann schneller dran kam. Mhm. Mein Vater fotografierte das dann. Oh. Und ich war immer total abgefuckt auf diesen Fotos, weil ich nicht wusste, wer da vor mir steht. Ja, da hast du dich quasi prostituiert für ihn. Ich habe mich prostituiert für Autogramme von Jackie X und Konsorten, ja. Aber nochmal zu Augsburg. Da ist, glaube ich, die letzte Messe noch nicht gelesen, wenn ich das schon hier die alte Floskel rausgebracht. Da haust du jetzt aber einen ins Phrasenschwein. Man könnte ja auch so eine Flitterphrasende... wo ich reinzahle, oder was? Ja, genau. Ach so. Und dann, ich zahle mit. Ich zahle mit. An die Ricky Palm Stiftung oder was? Ja, genau diese investigative Stiftung, genau. Mhm. Es gab ja das Duell Bremen gegen Augsburg jetzt am Wochenende und Augsburg hat ja wirklich 1-0 gewonnen. Ja. Und da hat man ganz klar gesehen, wo bei beiden Vor- und Nachteile sind. Ich glaube, also dieser Mölders da vorne, der kann immer mal einen knipsen und die Augsburger fighten. Wie blöde. Mhm. Und bei Bremen ist hinten die Kacke am Dampfen. Bei Bremen sind die Löcher einfach zu groß zwischen den einzelnen Parts in der Mannschaft. Da weiß halt das Mittelfeld wirklich nicht, was die Abwehr macht und die Offensive weiß nicht, was aus dem Mittelfeld noch nach vorne kommt. Ja. Sie hat keine Stärke mehr. Und wenn eins Bremen wirklich mal konnte, ich meine, sie haben auch schon 39 Tore geschossen im Gegensatz zu anderen Mannschaften da unten, die deutlich weniger Tore geschossen haben. Und sie haben natürlich auch das große Problem mit den 48 Gegentoren, was ja wirklich straight ist. Also das ist ja krass. Aber es fehlt wirklich die Durchschlagskraft nach vorne. Und das hat Bremen in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren immer ausgezeichnet, dass die auch mal 5, 6 Tore schießen können in einem Spiel. Und jetzt gegen Augsburg dann 1-0 zu verlieren, ja, schon ein Schritt zurück. Jetzt hat sich ja, glaube ich, auch der Akbala verletzt, ne? Mhm, ja. Und das ist ja nun auch keine Stärkung. Es sind sowieso viele Namen, die da in der Schwebe sind. Du kannst im Prinzip, kann der Aichin gar nicht, oder natürlich wird er jetzt schon Verhandlungen führen, oder aber langfristig zu planen ist gerade ein bisschen schwer. Der Petersen weiß ja, wem der gehört. Also ich glaube nicht, dass der wieder zu den Bayern zurückgeht, aber... Ja gut, die Bayern werden ihn aber auch nicht verschenken. Die Bayern werden ihn nicht verschenken und ich kann mir auch vorstellen, dass da Verein X an Bayern herantritt und sagt, hier komm, den Petersen hätten wir gerne. Mhm. Also er wird, bin ich mir sicher, nicht zu Bayern zurückkommen, aber... Gut, da muss Bremen dann auch erstmal so 2 Millionchen, kann ich mir gut vorstellen, 2,5 Millionen auf den Tisch legen. Wie haben die denn für den bezahlt? Bayern? Mhm. Höchstens 1 Million oder sowas. Okay. Also das war. Hat der noch, wie lange hat der noch Vertrag? Das müsste ich mal nachgucken. Mhm. Das war immer so eine Phantomengestalt bei den Bayern. Hat ihn gespielt. Ja. Ähnlich wie Schlaudraff damals. Ja, ja. Und dann hast du natürlich auch dieses ganze De Bruyne-Theater, ne? Mhm. Der ist ja von Chelsea ausgeliehen. Man liest, wenn man ihn bei Twitter followt, übrigens 4211 bei Twitter, könnt ihr mal ruhig followen, da ist er ja nicht ganz so glücklich, ne? Bei Werder Bremen zu spielen und ja, der Aikin hat sich ja im Umfeld nicht wohl, ne? Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, würde ich mich auch nicht in Bremen wohlfühlen. Ja, aber ich glaube, er schält das ja eher über so den Kopf. Er würde niemals in Deutschland wohnen wollen, wenn er nicht müsste. Er hat auch mal gesagt, dass er nicht in der Bundesliga gerne spielen wollen würde. Ja. Ne? Ja, muss er nicht. Wird dazu, glaube ich, nicht gezwungen. Ne? Aber ja, das sind dann so Aussagen, die kotzen mich ein bisschen an. Absolut. Ne? Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass es nur die Bundesliga gibt. Und dass natürlich gut bezahlt wird in der Bundesliga, ist ja auch klar. Und dass jeder dahin geht, wo er am meisten Geld bekommt, bla bla bla, okay. Aber ein Spieler oder ein Profi bei dem Niveau kann ja irgendwo auch irgendwo sich was aussuchen. Und wenn er halt sich bei Verein X nicht durchgesetzt hat, ja, ist er selber schuld. Dann sollte er dankbar sein, dass ihm Verein Y die Chance dazu gibt. Absolut. Und der Aikin möchte ja unbedingt ein zweites Jahr ihn ausleihen vom FC Chelsea, weil ich glaube nicht, dass De Bruyne im Mittelfeld von Chelsea da noch große Schnitte sieht. Nee. Vielleicht kommt ja Marco Marin zurück nach Bremen. Also ich glaube, da würden sie sich jetzt fast sogar freuen. Also ja, wahrscheinlich. Die Gastspiele, die er ab und zu da macht bei Chelsea, die sind gar nicht so schlecht. Ich habe noch nichts gesehen von ihm in dem Trikot, sage ich ganz ehrlich. Ja, also der ackert schon derbe und haut auch übelst rein. Also man merkt, der überpaced völlig, wenn er mal spielt. Ja, okay. Ja, also abschließend zu Werder Bremen. Ja. Ich glaube nicht, dass Bremen irgendwie absteigt oder auch großartig was mit dem Abstieg zu tun haben wird. Also dann die müssen nur aufpassen, dass sie möglichst sicher in der ersten Tabellenhälfte bleiben. Ich glaube auch nicht, dass sie Euroleague-Chancen haben und dann gucken, wie es aussieht in der nächsten Saison, dass sie vielleicht einen De Bruyne halten können. Dieser mit Elias auch dumm gelaufen. Das ist eigentlich ein guter Spieler, den sie da von Turin dann geholt haben, ne? Ja. Ein guter Spieler, aber ja, bringt auch nicht wirklich was. Das ist bitter. Die nächsten Partien kann ich ja auch kurz mal gucken. Das ist gegen, weißt du, gegen wen das nächste Spiel ist? Erzähl's mir. Gegen BMG. Aha. Kennst du die? Ja, die, ist das so? Ist das das nächste Spiel? Das ist der 25. Spieltag. Ja, tatsächlich. Und das ist Borussia Mönchengladbach. Ja. Auswärts. Ja. Also, ist keine Besserung in Sicht. Also, Luc de Jong, man merkt es ja, Luc de Jong, er hat sich ja jetzt eingeballert. Er kann sagen, er ist angekommen. Lucky Luke. Er ist angekommen in der Lucky Luke. Ja, Lucky Luke. Ja, ja. Und das wird nicht einfach. Und dann geht's gegen Fit. Die kämpfen auch mit dem nackten Arsch hier ums Überleben. Wird auch kein Zuckerschlecken. Aber müssen 14 Tore erst geschossen, ne, Fürth. Ja, ja. Das ist Tasmania-Berlin-Style. Ich glaube, nicht ganz so schlimm, oder? Nee. Und dann geht es gegen Tuchel. Kenn ich nicht. Am 27. Spieltag geht es gegen den ersten FSV Mainz 05. Also ich muss grundsätzlich sagen, so sehr ich auch diesen Tuchel hasse, ich honoriere aber seinen Job. Der macht da wirklich einen guten Job. Ja, sagen wir es so. Ich habe ja als Gladbach-Fan hast du immer eine Verbindung auch zu Mainz. Ne, so Fanfreundschaft mäßig und so. Ja, doch schwul. Was? Fanfreundschaft, sowas gibt's bei mir nicht. Nicht? Gibt's denn da, bei Bayern ist es doch Bochum, oder? Ich glaube, bei Bayern ist es Bochum. Ja, und bei Hannover? Chelsea. Nee. Ich weiß es nicht, nee. Ja, dem traue ich alles zu. Ja, Slomka fliegt dahin, guckt oder trifft sich mit Shawn Michaels im Chilio Auditorium und macht da sowas klar. Nee, aber hier. Shawn Michaels? Ja, der schielt genauso wie Shawn Michaels, muss man drauf achten. Okay. Diese Fanfreundschaft, die da irgendwo schon ein bisschen besteht, ne, das merkst du schon und dann hast du auch immer so ein bisschen, guckst du da auch hin und ich finde Mainz an sich ja gar keinen unsympathischen Verein, auch viele Leute, die da spielen, aber Tuchel geht irgendwo nicht. Nee, nein, überhaupt nicht. Ne? Hast du das gesehen? Jetzt am Wochenende, wo er sich ganz nach außen mit so zwei Klappstühlen mit seinem Co-Trainer an die Couch-Zone gesetzt hat? Ja. Ist schon latent irre, der Typ. Ja, was macht der zu Hause? Ich möchte es gar nicht wissen. Weiß ich nicht. Das möchte ich mir auch wirklich nicht ausmalen, was der, wie das da zu Hause ist. Der isst bestimmt auch rohes Fleisch. Hack. Lecker, Löffel Hack. Werder, was glaubst du? Ja, ich glaube auch nicht, dass sie absteigen oder da in die Gefahr geraten. Aber ich glaube, sie werden da weiter unten rumdümpeln vielleicht. Mhm. Also so Platz 11 bis 14, so könnte schon die Endstatistik sein bei ihnen. Okay. Ich habe ja unfassbar viele Themen und jetzt wollte ich mal kurz einen kleinen News-Happen reinschmeißen, der in den letzten Tagen aufgekommen ist, und zwar Armin Fee bei Schalke 04 im Gespräch. Es soll schon ein unterschriftsreicher, reifer Wisch vorliegen. Was meinst du? Man weiß, dass... Ich kann mir das vorstellen. Also Armin Fee richtet sein Fähnchen nach dem Wind. Und man weiß ja, der gute Held, ne, mit dem er Meister geworden ist, der ist da ja Manager. Da wird bestimmt ein reger Kontakt auch sowieso immer bestehen und... Meinst du, das ist eine Männerfreundschaft bei denen? Glaube ich schon. Ja? Wobei ich den Fee eigentlich ganz gerne mag, aber den Helden den überhaupt nicht. man weiß ja, dass Armin Fee nur Einjahresverträge mit der Eintracht abschließt. Und ich meine, das ist ja im Prinzip eine ehrliche Tour, die er fährt und... Grundsätzlich könnte ich mir fast schon vorstellen, dass es da in der nächsten Saison was gibt. Zwischen Schalke und Fee. Glaubst du nicht? Doch. Eher als dass Heinkes dahin geht. Also wirklich. Na, das darf nicht passieren. Das kann er sich nie antun. Das geht nicht. Nee. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das was wird und ich würde es fast den Schalkern wünschen. Ich bin da jetzt auch nicht der allergrößte Freund von diesem Club, aber du magst Fee nicht so, ne? Nee. Ich finde, das ist eigentlich nur so ein netter Mensch. So. Aber na gut. Das ist so. Ich mag ja auch Arjen Robben. Naja. Was denn? Nee, das wäre jetzt zu viel. Nee, wirklich, magst du ihn wirklich? Ich finde seine Art? Weiß ich nicht, ich bin nicht so der Mensch, der Fußballer nach ihrem... Ja gut, vom Spielen her kann man nicht viel sagen. Ich meine, er hat zwar nicht viel gemacht diese Saison zum Beispiel, aber das, was er gemacht hat, hat er ja vernünftig gemacht. Absolut. Armin Fee zu Schalke ist schon... eine logische Sache fast, ne? Ja, würde passen, ne? Gut, Pocho. Dein Borussia Mönchengladbach-Spiel hast du aber live gesehen, ne? Ja. Ich habe dieses Wochenende nichts live gesehen. Ich war on the Jück, wie man bei euch sagt, ne, oder? Ob Jück. Ich war immer unterwegs. Am Wochenende war ich immer unterwegs und ich habe nur zwei Blockbuster-Themen, bevor wir dann zu unserem Main-Event in dieser Sendung kommen. Das habe ich ja noch gar nicht angesprochen, denn heute wird endlich der Gewinner unseres iPods verkündet. Und deswegen hole ich später auch noch den guten Ricky in die Sendung, der das dann feierlich machen wird. Der hat sich auch schon das passende Kleid dafür ausgesucht. Pocho, jetzt musst du sagen, oh, da freue ich mich aber schon drauf. Oh, da freue ich mich aber schon drauf. Gut, dann kommen wir jetzt... Dann kommen wir jetzt zum Battle Schmatke vs. Slomka. Was ist da los? Ja. Olli P. Freunde dürfen den Olli P. nehmen, denn Olli Pocher war bei Sky 90. Und du bist mit Pocher so, ne? Du bist so mit dem, oder? So richtig so. Nö. Nein. Nein. Okay. Der war bei Sky 90 und da war auch das große Thema Slomka versus Schmatke. Man hört ja nur noch, dass die beiden sich nur noch E-Mails schreiben. Mhm. Und der große Aufhänger in diesem Battle ist wohl, dass einige Transfers nicht realisiert wurden von Herrn Schmatke und dass es da mit dem Franzer ja. einige größeren da ja. Mhm. Genau, den haben sie wohl irgendwie nur auf DVD gescoutet. Und ja, Schmatke hat gesagt, ja gut, ja, Slomka, Mensch, als Sechser hier, ne, 1,90, passt doch. Ja, klar, okay, nehmen wir. Ja, und dann ist der gute Franzer zu 96 gekommen, hat unterschrieben, hat den Fitness-Tester gemacht und ja, dann haben sie bei der PK, wo sie ihn vorgestellt haben, hat der Slomka gemerkt, dass sein Kopf größer ist als er und ja. Dann hat sich herausgestellt, dass der gute Franzer nur 1,80 ist. Tja. Es soll ja Bundesliga-Vereine geben, wo auch das Faxgerät nicht funktioniert. Also warum soll dann nicht auch mal ein Inch für einen Zentimeter verkauft werden? So, und das ist wohl einer der Gründe, auch mit diesem polnischen Abwehrspieler. Ach, wie hieß der? Der jetzt nicht gekommen ist, genau. Das war wohl auch relativ fix und dann hat es wohl nicht geklappt, also hat es anscheinend nicht geklappt, ne? Und das sind wohl alles so Sachen, die Slomka tierisch ankotzen sollen. Des Weiteren noch kotzt Slomka an, dass Schmadtke sehr, sehr wenig Zeit auf dem Spielfeld beim Training oder so mal vorbeischaut. Er ist sehr, sehr wenig auf der Geschäftsstelle in Hannover, an der Robert-Enkel-Straße. Schön, ne, oder? Nee, echt heißt so, okay. Ja, die wurde dann umbenannt. Und das soll ihn wohl auch stören. Dann hat sich wiederum in dieser Causa hat sich der gute Herr Kind eingemischt und gesagt, hier, Mirko, die Transfers, das ist alles hier Manager-Sache. Ne? Da hast du dich im Prinzip gar nicht so mit einzumischen. Natürlich, welchen Spieler er haben will und so schon, aber nicht, wie das abgewickelt wird. Das ist wohl hier Schmadtkes Sache. Und ja, jetzt gibt's da wohl ein bisschen Beef und jetzt im Laufe dieser Woche soll es dann wohl zum Gespräch kommen der drei und ja, Slomka und Schmadtke werden sich hoffentlich mal irgendwie auskotzen gegenseitig und ich hoffe, Martin Kind kann da schlichten zwischen die beiden, weil es wäre wirklich traurig, wenn die beiden getrennte Wege gehen würden in Hannover. Oder wie ist denn das da so bei dir in Grevenbroich? Wie ist denn da so das Ansehen von Hannover 96? Also ich kenne niemanden, der sich als Fan von Hannover 96 bezeichnen würde hier in der Gegend. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr dieses graue Maus-Image, was es noch vor ein paar Jahren hatte, komischerweise. Die spielen schon eine Rolle. Und ich meine, ich glaube auch, dass sich das sehr in der Zeit halt geändert hat, jetzt mit Slomka und so, dass sie auch einen ganz anderen Fußball spielen und dadurch ja auch viel präsenter waren durch die Euroleague und alles. Aber ich glaube, dass das Problem in Hannover zwischen Slomka und Schmadtke besteht und Kind sich aber jetzt schon ein bisschen auf die Seite von Schmadtke schlägt, dann sehe ich Probleme. Ne? Ja, im Prinzip hat ja auch Kind recht. Dass ja, Abwicklung das hat ja auch nicht immer was mit Recht und Unrecht zu tun in solchen Momenten. Stimmt. Ne? Aber ich denke mir immer, was denkt denn der Rest Deutschlands? Ist das nicht Kindergarten hoch 10? Jetzt habe ich da die Bilder in der Halbzeit gegen Dortmund. Da geht der Schmadtke, da geht der Slomka vorweg und Schmadtke wahrt immer so einen gewissen Abstand. Wenn der Slomka langsamer geht, geht auch Schmadtke langsamer, weißt du? Oh, und das denke ich mir immer nur. Oh. Das sind doch im Prinzip zwei erwachsene Menschen, die, glaube ich, auch nicht die allerdümmsten sind. Und auch wenn die beiden, wie sie jetzt auch am Wochenende nochmal erneuert haben, dass sie ein professionelles Verhältnis miteinander haben, bin ich mir sicher, dass wenn du Beef miteinander hast, auch irgendwann das professionelle Verhältnis darunter leiden wird. Das kann ja gar nicht funktionieren dann irgendwann. Also bist du auch der Meinung, das knallt dann irgendwann oder wie? Ja, natürlich. Das wird komplett auseinanderfliegen, dann in dem Moment, wenn dann spätestens dann, wenn du dann überrascht das Internet der armen Leute den Videotext anmachst und als erste Headline liest, Slomka schmeißt das Handtuch oder sonst irgendwas. Das wird es dann nämlich auch sein. Ich glaube auch, dass dann Slomka den Kürzeren ziehen wird. Ja. Wäre dann vielleicht auch noch ein Thema für Schalke? Die recyceln ja ganz gerne im Moment. Ah, mit Sicherheit, aber ich glaube, wir müssen, glaube ich, mal diese Woche abwarten, wie das Gespräch dann zwischen den dreien laufen wird. Mhm. Aber das läuft seit den dreieinhalb Jahren, wo die beiden jetzt zusammenarbeiten, klappt das wirklich sehr gut. Es geht ja im Prinzip nur noch bergauf, zweimal Euroleague gespielt, da auch immer in die K.O.-Phase gekommen. Das ist wirklich, wirklich gut und ich stehe ja auch jetzt nur drei Punkte von der Euroleague weg. So. Ne? Und jetzt gegen Dortmund natürlich kannst du verlieren. Auch noch mit dieser Scheiße da mit Lewandowski, ja, hast du bestimmt mitgekriegt. Ja, aber ganz ehrlich, regst du dich darüber auf? Ein bisschen schon, er hat halt zwei Tore gemacht, ne? Ja, aber das ist halt so entschieden worden in dem Moment. Und wenn er jetzt von vornherein für zwei Spiele gespart worden wäre, hätte ja keinen Hahn danach gekräht. Absolut richtig, ja. Ich glaube auch, dass wir definitiv nicht gewonnen hätten, wenn Lewandowski nicht gespielt hätten. Dass Lewandowski im Moment eine Ausnahmeform hat und ein Spiel von, und wie da auch gesehen, ein Spiel entscheiden kann, steht außer Frage. Da hast du sicher recht mit. Aber? Ja, nix aber. Aber die Sache ist halt die, wenn das Sportgericht sagt, gut, der darf jetzt wieder spielen. Das war ja nicht das erste Mal, dass ein Spieler wieder spielen durfte, dass die Sperre verkürzt worden ist. Das stößt ja jetzt nur so bitter auf, weil es halt genau gegen Hannover war. Ja. Wenn das gegen Hoffenheim passiert wäre, hättest du dir auch noch ins Fäustchen gelacht. Natürlich. Ne? So. Natürlich. ja. Aber na, zu 96 kann man nur sagen, also die müssen sich irgendwie berappeln, die müssen die Probleme offen ansprechen, da muss irgendwie, die müssen ja nicht in Urlaub zusammenfahren, die müssen ja auch nicht irgendwie ja zusammen ins Blockhaus fahren und da sich ein schönes Steak reinpfeifen oder so, aber Alter, man kann doch wenigstens vernünftig miteinander reden und da nicht wie im Kasperle-Theater hintereinander herlaufen da in den Katakomben. Ja, du weißt ja nicht, was da vorgefallen ist. Nee, weiß ich auch nicht. Ob da was wirklich, was vielleicht was Privates vorgefallen ist, um den Gossip hier nochmal aufzutragen. So, dafür habe ich dich ja geholt. Jetzt ja, eben. Müsstest du wieder reininterpretieren. Ne, jetzt mal ganz ehrlich, wer sagt denn da nicht, dass sie auf einer Party, auf der Weihnachtsfeier, wenn man das so zeitlich einordnet und so, wer da mit welcher Frau rumgemacht hat. Vielleicht haben auch die Frauen miteinander rumgemacht. Vielleicht haben auch die Männer untereinander rumgemacht. Wie findest du den Schmattke? Oh, ich mag den Schmattke eigentlich. Ich finde, das ist auch ein reiner Guter eigentlich, ne? Ja, also der war immer, er hat immer polarisiert, weil er immer seine Meinung gesagt hat. Und weil er auch so eine, Zeit. Er hat auch so eine harsche Art. Da kann ich ganz klar verstehen, dass das nicht jeder mag. Aber ich finde, das, was er sagt, das hat immer Hand und Fuß. Ja, eben. Und er hat auch immer diese tiefenentspannte Art dabei. Genau, ja. Genau. Und der war ja auch in seiner aktiven Zeit jetzt bei Düsseldorf oder hat ja auch mal ein bisschen in Gladbach gespielt sogar. Oder beziehungsweise mehr auf der Bank gesessen als gespielt, aber das war nach seiner guten Zeit jetzt zum Beispiel bei Freiburg oder Düsseldorf oder sowas. Er hat immer irgendwo eine Führungsposition in Anspruch genommen und das macht er ja auch vernünftig in Hannover jetzt schon einige Zeit. Und er hat ja nicht nur schlechte Spieler geholt oder falsch groß sortierte Spieler. Denn wenn man sieht, was offensiv bei den Hannoveranern dasteht, dann ist es ja besonders, was die Sturmspitze angeht, auch wirklich ein guter Job, den er da macht. Absolut. Absolut. Und auch jetzt mit dem guten Pizza und Aioli, sage ich ganz gerne, dem Pocagnoli, den wir da aus Rüge geholt haben, hinten links hinten. Ich meine, da haben wir auch den Christian Panda, ne? Wenn der fit ist, ist das für mich eine absolute Granate. Ja, er ist halt sehr verletzungsanfällig. Ja, absolut. Aber der ist auch irgendwie, kommt gar nicht in Schuss diese Saison und kann zu schwer drauf setzen auf den Jungen. Und da haben sie dann auch fast einen Bold Move gemacht mit dem Pocagnoli. Der spielt wahnsinnig geil, hatte natürlich das Pech, dass er direkt irgendwie nach 35 Minuten im ersten Spiel eine rote gekriegt hat. Ja. Und aber ein Bombentyp und dann müssen wir echt aufpassen, dass wir den noch gute 2-3 Jahre bei uns an uns binden können, weil da werden wir noch viel Freude an dem. Auf der Position brauchst du immer solche Spieler, die Impact haben, weil die bauen wirklich dieses Spiel auf. Ja. Und das wird bei diesen neuen Systemen oft vergessen, aber so ein jedes gute Spiel ist von so einem Außenverteidiger abhängig. Wen habt ihr da hinten links? Ja, ist ja unterschiedlich, ne? Sonst gehst du ja von einem Philipp Darmster eigentlich aus. Jetzt ist es ja Wendt. Oscar, ne? Nee, Pascal. Ja, Oscar. Der Oscar, ja. War eigentlich immer Darmster. War immer Philipp Darmster. Aber klar, der Mann ist auch 34, der wird auch irgendwann abbauen. Mhm. Und Favre ist da so eiskalt, da hat er, glaube ich, keinen Vertrag mit. Wenn er dann merkt, er hat nicht mehr die Geschwindigkeit davon, dann setzt er den Wendt da rein. Wobei ich halt auch nicht glaube, dass Oscar Wendt der Weisheitsletzter Schluss ist. Was ist das für eine Nationalität? Ja, ich glaube, der ist Norweger. Ach so. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Wen habt ihr rechts hinten? Janschke, auch komische Typen. Ja, der Toni ist aber super. Hm? Der Toni Janschke ist super. Nee, ja. Das ist so einer, der kommt von der Jugend auf, dann da hochgeschossen und dann immer gespielt und der zeigt immer Einsatz, können den auch vielleicht, der ist vielleicht sehr farblos oder so, aber ich mag auch einen Harvard Nordweit von Gladbach sehr gerne im defensiven Mittelfeld und so, das sind für mich gute Spieler. Die haben da hinten rechts gerade die Katastrophe auf zwei Beinen laufen. Nämlich? Sofian Chahed. Ja, gut. Ich hätte ja niemals gedacht, dass unser Steven Cherundolo, ja, unser American Hero, so wichtig sein kann. Tja. Der spielt ja schon seit 1822 bei uns. Der hat ja schon in der zweiten Liga für uns gespielt. Und ey, hinten rechts, da ist wirklich ein Loch. Wir haben da Sakai geholt, ein Japaner. vor der Saison Krampe. Und ein Schad, den haben wir immer mal im rechten Mittelfeld, rechts hinten, ach, mal ein Spiel, ja, gut, kannst du mal bringen. Aber für längere Zeit ist das untragbar und langsam kommt wohl auch Cirundolo wieder zurück. Und hoffentlich stabilisiert sich dann hinten auch wieder alles. Sind sowieso alle verletzt bei 96, Stindl, Husch, die Juff. Ne, alle verletzt und das ist so wirklich. Hast du Kacke am Schuh, ne? Ja. Wendt ist übrigens Schwede. Hat 18 A-Länderspiele für Schweden gemacht. Oh, schön. bevor wir zur Champions League kommen, denn ne, heute Abend Dortmund gegen Schachter. Bitte? Wie sagst du es? Dortmund gegen Schachter? Schachter? Ja, ich sage entweder nur Donetsk oder dann muss es genau wie bei Worcester Soße einfach schnell sagen. Ne, Schachter Donetsk. Wie Worcester Soße ausgesprochen wird? Worcester Soße? Wooster. Wooster, ja, das habe ich auch schon mal gehört, ja. Bevor wir zur Champions League kommen, ja. Zu dieser unfassbar geilen Paarung heute, also nicht nur Dortmund gegen Schachter, sondern auch Real Madrid gegen Manu, wie ich gerne sage. Mhm. Manu Thiele United. Den musste ich. Irgendwie, manchmal überkommt es mich. Ich schäme mich dann selbst dafür, aber naja. Kommen wir, Pocho. Ja. Du bist ja nun auch schon ein reifer Mensch. Und ich frage ich dich. Wie, jetzt, ich bin wie ein guter Wein. Ja. Du bist wie ein guter Wein und du bist ja auch ein absoluter Fußball-Geek. Und jetzt frage ich dich was. Wie viel BVB steckt im FC Bayern München? Geil, oder? Da taust du aber auch so einfach aus. Ne? Nee, ich bereite mich nicht darauf vor. Und dann so eine Frage, so genau. Einfach so. Understatement ist mein zweiter Vorname. Ja, ich dachte Danger. totaler Quatsch, diese Aussage. Die ist einfach im Affekt gefallen. Die Plagiatsaffäre, also wirklich. Nee, also dann sollten sie sich lieber bei Sky mal ein paar Wrestling-Plakate angucken. Nee, bloß nee, da kommt ja nur Scheiße durch. Ja, aber nein, jetzt mal im Ernst. Also Plagiate. Wie eine Spielart nachzuahmen, selbst wenn es so wäre, ist ja völlig legitim. Ja. Es gibt ja nichts Legitimeres, als sich am erfolgreichsten zu orientieren. Kennen wir doch selber. Kennen wir von Samsung. Ne? Und es ist ja dann absolut in Ordnung, das zu machen. Es sind ja nicht die gleichen Spieler und jeder Spieler interpretiert auch seine Rolle anders. Ein Innenverteidiger Dante ist nicht der gleiche Innenverteidiger wie ein Innenverteidiger Subotic oder Hummels. Ja. Und dann kann man ein Spiel nicht imitieren. Ich würde niemals Klopp irgendwie als Scheiße darstellen, aber weil ich ihn echt mag und so. Aber das war einfach eine Aussage im Affekt, weil der einfach total pisst war, dass der da rausgeflogen ist. Und dann kommt halt so eine Aussage zustande, so, das kennt man doch, als kleines Kind hat man auch am Boden gestampft, wenn man halt nicht bekommen hat. Und Onkel Kloppo hat halt den Pokal nicht gekriegt. Doppelpass hast du gesehen ein bisschen mit Aki Watzke? Ja, ich bin wach geworden zu dieser Zeit. Ja, der Herr Witzke hat dann mal direkt mal reingeschlagen und hat mal gesagt, er wird viel Geld in die Hand nehmen. Was will er damit erreichen? Wer will er denn Angst machen, Bayern? Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber sie haben ja wohl den Rekordumsatz aller Zeiten gemacht, ne? Die Dortmunder. Mhm, okay. Und da kann man mit Sicherheit jetzt was investieren und wenn man jetzt davon ausgeht, was der gute Herr Kloppo in der 96 PK gesagt hat, dass er Herrn Juff und Herrn Abdellaoue sehr interessant findet, dann kann ich mir schon vorstellen, was da los ist bei denen. Aber das hörte sich für mich ja so an, als wenn der richtig Kohle in die Hand nimmt, ne? Also ich interpretiere da jetzt mal 15, 20, 30 Millionen rein. Okay. In die zwei Spieler. Na Quatsch, nee. Generell, der Herr Watzke. In nee, die das Saison... mehr sein. Er hat von 40 Millionen gesprochen. Hat er davon gesprochen? Ja. Ah! Das ist ja wie Ambrosini, hätte ich fast gesagt. Nee, wie hieß er damals? wie hieß denn der Brasilianer nochmal, mit dem sie sich mega verschuldet haben? Marcio Amoroso. Genau. Genau, ja. Das 25 Millionen hat der damals gekostet, ne? DM aber noch. Ja, DM, natürlich, ja. das hat ja fast dieselben Züge, ne? Also jetzt die zwei Meisterschaften, den DFB-Pokalsieg und jetzt sind die Bayern wieder vorne, ja, sind ja die Bayern wieder Klassenprimus und jetzt sieht's fast wieder so aus, als wenn die Dortmunder sich nicht anders zu helfen wissen und packen die Schatulle aus. Nee, das würde ich noch nicht mal sagen. Okay. Ich glaube eher, er hat das, die Aussage an sich fand ich auch ein bisschen strange, aber er hat das ja so beschrieben, dass er diese Saison es so machen möchte oder beziehungsweise in der Vorbereitung auf die nächste Saison, dass sie es so machen möchten, dass sie nicht erst einen Kagawa verkaufen müssen, um einen Reus zu holen. Mhm. Okay. Ja. Und das halt so machen wollen, dass sie aus eigenen Mitteln einfach Spieler holen wollen. Dann ist natürlich noch die Frage, wen holen sie? Wo soll sich Dortmund unbedingt verbessern? Er hat dann mal so in einem Nebensatz gesagt, wir wollen die Spitze verbreitern. Damit kann er natürlich auch die ganze Mannschaft meinen. Ja. Aber ist ja auch ganz klar, dass sie in der Offensive im Sturmzentrum sicher noch was nachlegen müssen. Im Sturmzentrum muss was passieren. Sollten wir mal davon ausgehen, dass der gute Lewandowski geht, wohin auch immer. Ja. Dann ist da wirklich nichts mehr zu holen, ja. Julian Schieber hat jetzt sein erstes Bundesliga-Tor geschossen für Dortmund. Ja. Und nach den ganzen Interviews jetzt, im Zuge auch zu einem Donetsk-Spiel, bin ich ein Lewandowski-Fan. Mhm. Jetzt möchte ich, dass er kommt. Okay. Ich bin geil auf Lewandowski, ja? Ich bin geil auf Lewandowski, ich möchte, dass er jetzt kommt. Ich muss da gleich nochmal Matthias schreiben. Mhm. Gut, ja, die Jungs nur, ne? Uli, ja, klar. Mattes, ne? Ja. Marker hört er nicht so gerne. Okay. Hört er nicht so gerne. Mhm. On air sage ich lieber Matthias. Schreib ihm gleich nochmal, dass er da vielleicht nochmal 7-8 Millionen drauf geht. Aber jetzt möchte ich ihn haben. Es ist eine Granate. Wer geht deswegen? Naja, wer geht deswegen? Was ist das ernst gemeint? Der meinst du echt, Gomez geht auf jeden Fall? Also jetzt sprechen wir das sogenannte Guardiola-System, was du ja nicht magst, ne? Ja. Das beinhaltet ja einen spielenden Stürmer. Wir haben mit Mario Mandzukic überraschenderweise, ja okay, wir hätten auch im Prinzip für dasselbe Geld Luc de Jong holen können. Gut, wir haben uns dann nur mal für den entschieden. Kannst du da irgendwie so einen Tusch reinblenden? Ärgerst du dich dafür eigentlich? Bitte? Ärgerst du dich? Ja, beim Fußball ist das schon so, dass ich mich ärgere, ja. Hättest du lieber Mandzukic als Luc de Jong? Ich hätte, nee, das würde ich ja jetzt nur an den Toren messen. Und am Spiel, aber an der Art und Weise, wie er spielt. Und das ist natürlich dann auch das Tor als Ziel eines Stürmers. Ja, na klar, er hat nun mal halt 4-mal so viele Tore geschossen wie Luc de Jong. Also, ich fasse das jetzt mal so zusammen, was ich so immer so in der Schickeria scheiße da und auf diesen ganzen Kaiser-Grandler-Blogs und so. Ich bin ja bei den Bayern, bin ich ein Insider. Was für ein Insider ich da bin, das glaubst du gar nicht. So, und also, die Sache ist gerade, es gab ja jetzt letzte Woche gab es das Guardiola-Treffen in der Schweiz. Habe ich gehört, ja. Und da soll es angeblich nicht über Spieler gesprochen worden sein. Mhm, das glaube ich jetzt einfach mal so, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber beim nächsten Treffen soll es speziell auch dann um Spieler gehen. So. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Guardiola so spielen lässt wie bei Barcelona, was, Potsch, das musst du glaube ich auch bejahen, nicht ganz so unerfolgreich war. Da kann man nicht sagen, oder? Ja, er hat ja 2-3 Titel damit geholt, ja. Runden wir mal auf, er hat 2-3 Titel geholt. Ja. 32 Titel da geholt. 32 durch 2 Titel, ja. 32 durch 2, steige ich schon wieder aus. Nein. Das ist ja schon zu hohe Mathematik, ja. Kannst ja mal hier dieses Rattenschwanz-System nochmal auspacken und mal versuchen, das auszurechnen. Ich habe ja dieses Holzding mit den Bällchen, die man hin und her schiebt. Ach so, echt, sowas hast du schon? Das habe ich schon, das nehme ich auch mal mit ins Büro. Ja, klar. Ja. Hast die Taschenversion auch davon, ja. Nee, das Große, das haben wir aber auseinanderschrauben. Deswegen gehe ich ja mal eine halbe Stunde früher ins Büro, damit ich das dann zusammenschraube. Aha, ja, na klar. So, aber jetzt kommen halt die Klappe. Ja. So. Also Fakt ist, dass der Gomez gehen muss, denn das ist ein Spielertyp, der kann bei Guardiola nichts reißen. Er braucht einen rochierenden Spieler, er braucht einen Stürmer, der mitspielt, der kämpft wie ein Mandzukic. So, und jetzt, lieber Pocho. Ist Lewandowski absolut der richtige Mann? Absolut, den würde ich holen. natürlich eine Frage des Geldes. Jetzt habe ich gehört, dass die Bayern gar nicht so viel für ihn ausgeben wollen würden. Das ist natürlich wieder alles nur Gerüchte. Aber es ist immer noch der große, große Geist schwebt über die Allianz Arena. 21 Tore, Premier League, FC Liverpool, Luis Suarez. Ach komm. Ja. Weißt du auch warum? Warum? Weißt du, wer sein Berater ist von Luis Suarez? Irgendwas Guardiola-Verwandtes. Der Bruder von Pep Guardiola. Ja, was für eine Wundertüte. So, kommt das Hölzchen zum Pimmelchen. Ne? So, Bruder von Guardiola ist der Berater von Luis Suarez, der absolut mit geilste Stürmer Falcao, Cristiano, Messi und dann kommt für mich Suarez. Geiler Typ. Jetzt auch wieder zwei Buden gemacht am Wochenende. Mhm. So, und für mich äußert sich diese ganze Hängepartie mit Lewandowski so, als wenn da noch nicht alles mit Luis Suarez geklärt ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der anstatt Lewandowski kommt, denn... Wie lange hat Luis Suarez denn noch Vertrag? Das müssen wir nochmal gucken. Auf jeden Fall, er möchte. Mhm. Er hat in einem... Ja gut, wenn er möchte, dann ist es ja... In einem Interview gesagt... Das, was man so sagt, es würde ihn reizen, ja. Also, man konnte da ganz klar heraushören, der hat tierisch Bock. Der hat Bock auf den Club, der hat Bock auf, Guardiola, und der würde dann da auch spielen. So wahnwitzig es sich anhört, im Prinzip brauchen wir nur noch einen zweiten Stoßstürmer im System Guardiola, und das wäre dann, tja, mit Suarez, also muss ich ganz ehrlich sagen, viel besser geht's ja dann gar nicht. Nee, da müsste ich wirklich schon Falcao oder sowas holen. Muss auch so ehrlich sein, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass ein Lewandowski sich, glaube ich, auch auf nicht natürlich nicht freudig, aber ich kann mir vorstellen, dass der gute Mandzukic ein Spieler ist, der sich auch auf die Bank setzt. Mandzukic oder Lewandowski? Mandzukic meine ich jetzt. Mandzukic. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der natürlich will er spielen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der sagt, okay. Es ist doch klar, dass die Bayern so viele Spiele haben in einer Saison. Da müssen ja zwei Top-Leute auf jeder Position Absolut. Sein. Absolut. Und wirklich auf jeder Position müssen zwei Top-Leute sein. Und nicht einer, der ein bisschen schlechter ist als der andere. Nein, da müssen zwei gleichwertig starke Spieler stehen. Also brauchst du auch mindestens zwei richtige Top-Stürmer. Mindestens. Wenn nicht sogar drei. Genau. Und von daher wird auch ein Mandzukic, selbst wenn jemand wie Suarez oder so kommen würde, würde ein Mandzukic trotzdem auf seine 30 Einsätze pro Jahr kommen. Absolut. Jetzt nicht nur Bundesliga, ich meine auch international, DFB-Pokal etc. pp. Und also wenn das wirklich so stimmt alles, also Fakt ist, er ist der Bruder von Guardiola, ist der Berater von Suarez. Es ist Fakt, dass es das Interview gab, dass er möchte. Jetzt geht's natürlich auch um die Penunsen. Was würde der als Ablöse kosten, was denkst du? 45. Na gut, das ist auch nicht das Problem für Bayern München, oder? Ja, das habe ich aber vom Hoeneß gehört, dass er nicht nochmal 40 Millionen für den Spieler ausgeben möchte. Ja, was er möchte und dann noch tut, ist auch immer ein zweischneidiges Schwert bei ihm. Ja, es geht auch wieder stark zu einer Rekordsaison vom Umsatz her. Ja, bitte. Drauf zu gerade. Und also finanziell 45 Millionen, ich kann mir gut vorstellen, dass er noch 2-3 Millionen mehr kostet. Ja, auch die Bayern werden auch 50 Millionen für den Spieler zahlen, wenn sie ihn haben wollen. Wenn Guardiola sagt, er möchte diesen Spieler haben, dann holen die den Spieler. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube am Finanziellen, auch wenn das eine Fabelsumme ist, ja, also das ist natürlich geisteskrank, aber es ist nun mal das Spielgeld, in dem wir uns befinden. So. Ja. Auch euer Luke de Jong und unser Mandzukic, das ist keine 12 wert. Das ist ja ganz klar. Also. Nein, kein Mensch ist so ein Geld wert. Doch, ich schon, aber... Du bist doch nur mit Gold aufzuwiegen. Ja, aber wirklich ganz im Ernst. Für mich ist das nur Spielgeld. Hm. Ich kann diese ganzen Idioten verstehen. Ah, das ist doch kein Mensch wert. Cristiano Ronaldo 97 Millionen. Ja, natürlich nicht. Ja, aber ich meine, das wird ja auch hin und her geschickt. Ja, das bewegt sich ja nur. Genau. Und wenn du halt da mitspielen willst in dem Geschäft, dann musst du halt da auch das Spielgeld zahlen. So, tja, Bums aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass Luis Suarez nächste Saison für die Bayern auf Törchenjagd geht. Und wenn das natürlich der Fall sein sollte, dann gute Nacht, Johanna, sage ich mal ganz, ganz keck in die Runde. Dann kommt aber ein neues Trikot nach Hause, oder? Kommt nach Hause. Es kommt Es kommt mit einer Goldbeflockung. Einer reinen Goldbeflockung kommt es ins Hause und wird dann bei jeder 4x12er Ausgabe natürlich getragen. Und angebetet. Angebetet. Ich baue mir dann vielleicht so einen kleinen Schrein. Ja? Wie bei den Ludolfs für Horst Günther. Ja, ja, ja. Und ich stapel aber auch das Trikot dann auf 40 Kilo Trockennudeln. Oder Altpapier, ja. So, willst du noch was zu der Geschichte sagen? Ja, also Plagiat und was weiß ich. Da habe ich meiner Meinung nach, das ist ja wie, da stehe ich zu meiner Meinung, dass ich da wirklich sage, man kann ein Spiel nicht plagiieren. Es sind immer andere Einzelspieler halt. So, ich schreibe schon mal dem Ricky, dass er sich mal langsam ready machen soll. Denn jetzt kommt unser letztes Thema, die Champions League. Guckst du heute? Oder kann man bei Entertain überhaupt? Ja. Nein. Hast du nicht gebucht oder haben die gar nicht? Haben die gar nicht. Ich kann auch keinen DFB-Pokal oder Euroleague gucken, wenn es nicht im Free-TV kommt. Ich bin großer DFB-Pokal-Sky-Fan. Ja, okay. Weil da ich guck's bei meinem Dad an, der hat auch Sky. Ja, also da gibt's schöne Konferenzen von Mannschaften, die ich mir normalerweise natürlich nicht angucken würde, aber ich finde das interessant. Ich muss es nochmal kurz sagen, zur nächsten Sendung, wann auch immer die sein wird, Potsche, das werden wir dann auf Twitter und auf Facebook, facebook.com/4ecken2elver schön liken, denn wir haben viele Likes verloren in der Zeit, wo wir nicht gesendet haben. Es sind 25 Stück, die wir verloren haben und das blutet. Die holen wir wieder ein, oder? Hä? Die holen wir wieder rein. Die holen wir wieder rein. Und wenn Ricky dabei den News irgendwie war. Nein. facebook.com/4ecken2elver und natürlich bei Twitter @4ecken2elver, da sind wir zu finden. Und da könnt ihr dann auch erfahren, wann die nächste Ausgabe kommen wird. Und es gibt Neuerung bei unserer WordPress-Seite 4ecken2elver.com/wordpress@youknowwhatimean.org. Da gibt es jetzt einen YouTube-Player. Also ihr könnt jetzt auch die Folgen auf der Seite euch anhören. Und natürlich auch bei YouTube euch anhören. Denn YouTube, das ist ja Pochos Gebiet, ne? Ja, ja. Ne? Und ja, jetzt habe ich sogar die Seite 4ecken2elver.wordpress.com. So einfach kann es manchmal sein, ne? Tja, es steht schwarz auf weiß da. Ja, absolut. So, also jetzt auch schön damit YouTube-Player könnt ihr euch schön anhören, aber natürlich auch die MP3-Version euch runterladen. Zu pluggen gibt es sonst noch irgendwas Schönes? Nö, ihr könnt uns flattern, ihr könnt uns 5 Sterne bei iTunes geben, denn die sind auch immer sehr gern gesehen bei uns. Des Weiteren geht es jetzt um die Champions League. Also, Pocho, ist heute nichts mit Fußballabend bei dir. Oder wird das bei den Dingsen übertragen? Nein, ich mach's ganz anders. Ich werde wirklich dann gegebenenfalls über das Radio, über das Internetradio hören. Über 9011? Mhm. Schön. Großer Fan. Weil jetzt geklopft? Nee, das sind die Leute da draußen. Ich sag ja, die sind echt tierisch laut hier. Das habe ich gerade gehört, dass es bei dir da gerambolat hat. Das ist unfassbar. Die Penner. Ich habe ja vor 3 Wochen, das ist glaube ich schon her, ne? Ja. Anstatt Dortmund Donetsk mit meinem Kumpel United gegen Real geguckt, weil ich bin ein großer Manchester United Fan und aber auch ein großer Real Madrid Befürworter, denn ich mag Cristiano Ronaldo. Ich liebe es, wie er spielt. Ich finde es großartig. Du kennst ja bestimmt das Zitat von ihm aus dem Interview, wo er gefragt wurde, was hätten sie gemacht, wenn sie kein Fußballer geworden sind? Was hat er geantwortet? Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Wäre ich Superman geworden. Okay, ja. Recht hat er, absolut. Nein, die ganze Eifersucht gegen Cristiano Ronaldo kommt doch nur davon, weil das Frauenbild bei Männern dann so ist, dass man so aussehen muss wie Cristiano Ronaldo. Absolut. Ja, ich bin Fuss, ich werde niemals so aussehen wie Cristiano Ronaldo. Hast du die Kritiken zum neuen Superman-Film gelesen? Man of Steel? Man of Steel mit Henry Cavill. No, I have not. Gab's schon die ersten Test-Screenings, wie der Fachcineast sagt. Und was sagen sie? Hin und weg. Hin und weg. Hin und weg. Ich bin kein Superman-Film, Fan. Mhm. Der kann alles. Wie John Cena. Ja, aber Christopher Reeve war schon ein cooler Schauspieler. Christopher Reeve. Großartig. Ne? Es gibt ja auch die Blu-ray-Box, ne? Bei den alten. Ja, ich habe aber die Erstauflage auf DVD in die Clip-Cases noch von daher. Oh. keine Kosten und Mühen, der Pocho. Nee. Aber Champions League war mal dran. Champions League war mal dran. Ich guck's, wie gesagt, nicht, aber ich höre es mir übers Radio an, weil ich das echt manchmal super entspannend finde. Ne, dann irgendwie dabei noch irgendwie die Plays anzumachen oder so. So, das ist es nämlich. Ne? Ja. Was glaubst du, wer wird sich durchsetzen? United gegen Real? Was ist denn der Zwischenstand? 1-1, ne? 1-1, meine ich, ja. Ja, ich glaube, Real wird sich dadurch schon durchsetzen. Leider. Magst du Real gar nicht? Auch wegen mit unserem Mesut und mit unserem Sammy? Nö, aber ich möchte diesem Trainer keinen Erfolg. Ich gönne diesem Trainer keinen Erfolg. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Es ist ja der Special One, ne? Ja, der ist überhaupt nicht Special One, der ist einfach nur krank. Da steckt mich nichts hinter, wenn der die Klappe aufmacht. Großartige Pressekonferenz bei Inter Mailand vor einigen Jahren. Da hat ein Journalist ihn gefragt, ja, was ist mit dem und dem Spieler? Warum lassen sie den nicht spielen? Hat er gesagt, hat Guardiola gesagt, komm, stehen Sie auf, sagen Sie mir zwei Stürmer, die stelle ich auch auf. Hat er auch gemacht. Das sind Aktionen, die finde ich geil. Ja, das ist ja was anderes. Das ist ja was Der Journalist hat gesagt, ja, den und den und schwupps, haben die auch gespielt. 1-1 steht es übrigens wirklich, ja. 1-1, ja. Nein, tatsächlich sagt man ja bei uns. Ja? Ich hasse das Wort tatsächlich. Ist jetzt mal aufgefallen? Jeder sagt tatsächlich. Nee, bei mir hier nicht. Das ist das Neue, wie geil ist das denn? Echt? Ja, aber es ist ganz schlimm bei mir in meinem Umfeld. Was ist denn das im Moment hier? Also ich komme mit der ganzen Jugendsprache nicht mehr mit. Diese ganzen Hipster. Ja, da komme ich ja nicht mehr so mit. Dafür lade ich mir ja irgendwelche Apps runter, um dann mit dieser Jugendsprache mithalten zu können. Aber Deutsch, Hipster, Hipster, Deutsch oder was? Ja, genau. Aber jetzt mal ganz im Ernst, finde ich, solche Oldschool-Ausdrücke, finde ich, kommen da immer noch besser. Denn man muss auch mal wieder Ast rein sagen oder harte Schiene. Aste Schocke, kennst du das noch? Nee. Naja, das ist halt so ein norddeutsches Ding. Aber jetzt hier, komm, jetzt hier, ja. Komm, Titten auf den Tisch. Ja. Glaubst du United? United wird leider ausscheiden und Real wird sogar gewinnen, ja, heute. Es ist aber auswärts, ne? Ja, ja, schon klar. Es ist auswärts. Oh, es ist so schwer. Ja, kannst du dir vorstellen, dass Real jetzt schon ausscheidet? Ja, sie haben nur noch die Champions League. Sie haben nur noch die Champions League. Und die Copa del Rey, ne? Ja. Ah, ist das schwer. Das ist wirklich schwer. Ich freue mich wie Hulle auf das Spiel. Guckst du auch das Spiel, ja? Ich gucke auch das Spiel. Ich werde wahrscheinlich Konferenz machen. Mhm. Es sei denn, Wolf Christoph Fuß kommentiert, United gegen Madrid, dann gucke ich nur das. Aber ich glaube, es macht United. Mhm. Nicht. Ja, du bist sowieso der bessere Tipper. Also wir haben ja letztens die erste Sendung gemacht haben, dann einfach aus der Hüfte rausgeschossen, Pokalergebnis 1-0. Bang. Bam. Werden nicht viele Tore fallen. Bang. Bam, Junge. Mann, nein, so alter Fickschlitten, Alter. Alter Fickschlitten, Junge. Ne, ich sage auch Real Madrid. Es wird aber ein Bombenspiel. Das prognostiziere ich jetzt mal. Werden da viele Tore fallen? Nein. Mhm. 2-1 für Madrid. Mhm. Aber jetzt natürlich das Spiel, was die Massen bewegt. 2-2 im Hinspiel. Borussia Dortmund gegen Shakhtar Donetsk. Mit meinem, wie heißt der Abwehrspieler nochmal, den ich so toll finde bei Donetsk? Srna, Dario Srna. Okay. Finde ich super. Finde ich ein super Mann. Was sagst du? Ich zu Donetsk kann ich gar nichts sagen. Das ist eine zusammengekaufte Truppe, genau wie andere Vereine, die im Moment von solchen Scheich-Emiraten sonst was geführt werden. Steckt nichts hinter. Für die 5-Jahres-Wertung muss Dortmund eh gewinnen. Und ich würde es mir auch wünschen. Meine Güte, dann kann es zu einem deutschen Finale kommen, ja, ne? Mhm. Das wird ja jetzt ausgelost dann nochmal. Ja, wäre doch geil. Ist ja so ein Baum. Ja, nee, das wäre doch geil, oder? Irgendwo eine Kneipe fahren, das Finale angucken. Super. Dortmund Bayern im Finale, das wäre der Oberwahnsinn. Ja. In Manchester oder? Mhm. Ja. Im Theater of Dreams. So heißt mein Schlafzimmer. Oh. Ein Poet vor dem Herrn. Du sagst Dortmund? Ja. Hast du auch Zahlen? Ja. 2-0. 2-0? Ja. Zweimal Reus. Was ist mit zweimal Reus. Na gut. Okay, okay. Bist Reus-Fan? Aber, weil er, immer noch, ja. Weil er, na gut. Ich sage auch Dortmund, 2-1 Dortmund. Einmal Götze, spektakulär. Mit ja. Ja. Was gibt's denn da zu lachen? Ja, manchmal denke ich wirklich, du solltest doch einfach mal bei, ruf doch mal bei Sky an, ob du nicht die Zusammenfassung machen sollst. Ruf morgen. Götze, spektakulär! Aus dem Hintergrund bist du ranschießen! Ranschießt! Und natürlich Robert Lewandowski wird das 2-1 machen per Kopfball. New Hero sozusagen, ja? Ja, ist jetzt schon. Aber wenn er nicht kommt, dann stört mich auch nicht. Ist es ein Sympath. So, und ja. Jetzt hole ich mal Ricky. Ja, hier ist er. Da ist er. Oh. Wie geht's dir? Das ist eine Schweinerei. Warum? Was denn? 18 Uhr hieß es. Ja, Sendungsbeginn. Der ist für mich nicht relevant. Hallo, liebes Vierecken 211er Universe. Hier ist Ricky calling. Ah, hallo, Ricky calling. Potsch, du darfst auch was sagen. Ja, hallo. Ja, ihr müsst jetzt nicht gleich auf die Knie sinken. Ja, rührt euch, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt sowieso ein bisschen Angst vor dir. Also, als Ricky und ich vorhin telefoniert haben, hat er mir erzählt, dass für ihn keine genormten Kondome mehr passen. Ja, das muss man an der Stelle wirklich hier auch nochmal in der Öffentlichkeit, finde ich, erwähnen, dass ich wirklich das Problem habe, dass mir ein normales Kondom zu klein ist. Und ich bin so ein Mensch, ich möchte dem Verkäufer im Schlecker einfach nicht das Gefühl geben, er sei minderwertig, indem ich halt auch noch hingehe und eine XL-Packung kaufe. Ja, das ist ja, der Mann ist ja sowieso schon von vornherein irgendwie von der Gesellschaft benachteiligt, als einer der wenigen Schleckermitarbeiter, die es noch gibt. Und das dann kommt da noch so ein großer Mann, gut aussehend, und kauft ein Päckchen XL-Kondome. Der fühlt sich doch wirklich betrogen von der Welt. Ja. Du wärst nachher für den Suizid noch verantwortlich. Ja, aber das kenne ich ja schon. Wäre ich mal sehr gespannt, wann du mal hier noch irgendwie einen Schlecker findest. In der Republik. Gibt noch genügend. Tatsächlich? Sind nicht alle zu, Chris? Ja, sind nicht alle zu. Okay, okay, okay, okay. Naja, bei euch im Osten ist ja sowieso alles anders. Da ticken ja die Uhren anders, ne? Ah, ticken die ganz anders, du. Mhm. Du hast ja einen Grund, warum du heute hier bist. Ja, genau. Und zwar habe ich sonst nichts Besseres zu tun. Oder auf was wolltest du jetzt hinaus? Genau, das meine ich, ja. Ja, es gibt was zu verlosen, muss man sagen. Hast du denn schon in die Thematik eingeführt? Ich habe schon leicht in die Thematik eingeführt. Mit einem übergroßen Kondom. Muss ich dazu nichts weiter sagen? Ja, kann man eigentlich sagen, es gibt drei Leute, die die Möglichkeit haben, jetzt einen neuen, und damit meine ich keinen alten, iPod zu gewinnen. Ja. Mit allen bisher erschienenen Vierecken 211er Folgen. Eigentlich dachte ich, als wir die Verlosung begonnen haben, dass es dann so ungefähr 30, 40 sind. Sind aber jetzt dann, glaub nur Chris, wie sind's? 17, 18? 140. Ja. Und sind drei Leute, mhm, denen es gelungen ist, dich oder den Tobi bei unserem spektakulären Vierecken 211er Battle Tippspiel zu besiegen. Live-Tipp, so hieß es. Ich habe mir gerade überlegt, wie es hieß. Live-Tipp. Ja, insgesamt sind einige angetreten. Und der ein oder andere hat es wirklich überhaupt nicht auf die Reihe bekommen gegen einen schlechten Tobi, der insgesamt wirklich schlecht war, aber dann doch hinten raus der beste oder die meisten Punkte am 16. Spieltag einfahren konnte beim Live-Tipp, nämlich 16 Punkte. Mhm. Konrad auf Platz 2 mit 14 Punkten. Dann kommt Konrad, der Chris. Hat uns auch eine Frage gestellt, ne? Ja. Und das Lustige ist, dass Konrads 14 Punkte nicht gereicht haben, um in die Top 3 zu kommen. Das ist wirklich traurig. Ich kann ja mal dazu kommen, wer es jetzt geschafft hat. Ja. Zum einen ist es der Reini, der hat am 15. Spieltag mit nur 8 Punkten, also da kann er ja eigentlich nur einen Tobi besiegt haben. Nee, dich besiegt. Was? Das ist, ja. Was ist ja? Dann hat er dich besiegt. Dann der Kai. Der hat am 14. Spieltag dann wahrscheinlich den Tobi besiegt, genau, mit 9-8, denkbar knapp. Und der Stefan, der hat am 10. Spieltag wahrscheinlich dann auch einen Tobi besiegt. Ich suche gerade. Aber der Potsch hat auch schon gemerkt, dass ich einfach ein Gigant bin im Tippen. Tobi, 6 Punkte am 10. Spieltag, Stefan 12 Punkte. Das sind die drei, die jetzt in der Lostrommel hier sitzen. Die Lostrommel nennt sich Der Entscheider. So heißt nämlich die App, die ich jetzt gleich nutzen werde, um den Gewinner zu ermitteln. Keine Kosten und Mühen gescheut. Nee, da habe ich mich wirklich mal in die Apple-Welt gestürzt. Ich habe mir extra ein iPhone geholt. In die Apple. Ja, damit ich das hier machen kann, habe ich mir extra ein iPhone geholt. Und dann alle Apps mir gekauft, die es gibt. Ausprobiert, bis ich endlich eine hatte, mit der ich das machen konnte, was ich jetzt gleich machen werde. Ricky, bevor du das große Finale verkündest, guckst du heute Abend Fußball? Natürlich ist der iPod in grün. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, was da für ein Spieler du denn, wer spielt? Ja, Dortmund gegen Donetsk. Gut. Und ich weiß auch, dass der Trainer von Donetsk gesagt hat, der Sieger dieses Spiels steht im Finale der Champions League. Ist ja lächerlich. Kann natürlich sein, dass der irgendwas geraucht hat. Ja, siehste, ich bin gut informiert. Wollt ihr sonst noch was wissen? Vielleicht aus dem Stuttgarter Umfeld. Habt ihr über den VfB gesprochen? Wir haben nicht über den VfB gesprochen. Das ist doch nicht, also das ist doch eine Leidensstory für jeden Stuttgart-Fan, was da gerade passiert. Erzähl doch mal was vom VfB. Jetzt kommen wir da in UEFA Cup mit einem geschenkten UEFA Cup Platz, weil ich gehe davon aus, dass Bayern im Finale gegen Stuttgart gewinnt und Stuttgart kommt dann ja automatisch in den UEFA Cup oder wie heißt das, Euroleague oder so. Ist doch so, oder? Naja, ja, wenn die Champions League Platz erreichen, dann sind die kriegen die Euroleague Teilnahme, ja. Das werden die Bayern irgendwie schaffen. Also da bin ich optimistisch, dass sie den Champions League Platz holen. Dazu müsste aber erstmal ins Finale kommen. Ach du, da machen wir keine Sorgen. Es ist gegen meinen Christian Streich spielt ihr, ne? Ja, schon, aber der ist ja auch nicht mehr ganz dicht. Und und in der Liga läuft's halt überhaupt nicht für meinen Verein. Ja, habe ich mich gefreut, dass sie in Leverkusen 3 Punkte einsacken. Und dann geht es nach hinten los. Und Leverkusen ist ja nun wirklich die abartigste Mannschaft, die man, dass die überhaupt Fußball spielen dürfen, finde ich ja schon eine Frechheit. Ja, also, mein Reden. Stefan Kießling. Allein schon, wenn du da den Nasenbär da rumlaufen siehst. Naja, gut. Ja, wie immer von mir sehr, fachmännisch vorgetragen, die Analyse der aktuellen Situation des VfB. Wie ist denn die Lage in Stuttgart gerade? Hängen die Leute schon? Ich meine, heute wurde ja auch bekannt gegeben, dass Stuttgart 21 zu Ende geführt wird. Ja. Ja. Daran hing auch Bruno Labbadias Zukunft. So. Wollte ich gerade sagen, ja. Denn so lange bleibt er jetzt definitiv in Stuttgart, weil er kommt ja nicht mehr weg. War noch bisher zu. Und ich glaube, dass man in Stuttgart sich jetzt da so ein bisschen damit, mit der Saison abgefunden hat und sich gesagt, also nach unten geht nichts mehr, nach oben auch nicht. Jetzt gucken wir, dass wir irgendwie da im DFB-Pokal ins Finale kommen und dann unterm Strich für eine richtig scheiß Saison noch belohnt werden mit einem Euroleague-Platz. Ja, genau. Also ich meine, ihr seid ja grundsätzlich schon zu Unrecht in diese Euroleague-Runde jetzt gekommen. Und dafür jetzt auch noch... Ach komm, naja. Ja, zu Unrecht. Also ihr habt es am allerwenigsten verdient. Naja, aber es ist ja immerhin der VfB, der in der Euroleague... GSSK, was? GLK, was? Genk. Ja, das ist ein Traditionsclub aus Belgien. Ja, der ist da definitiv nicht zu unterschätzen, mein Lieber. Da haben schon ganz andere Mannschaften ihre Erfahrungen mitmachen dürfen. Ich glaube, Schalke oder Gladbach mal in den 90ern sind mal gegen Genk rausgeflogen. Ich glaube, Schalke war es. Also das ist kein Verein, den man unterschätzen darf. Mhm. Aber Stuttgart hat sich da durchgekämpft und ja, wie immer in dieser sympathischen Manier Fußball gespielt, wie sie es in dieser Saison gerne mal tun. Ja. Aber ansonsten, ja, ich meine, das heißt, das ist eine Saison, ich weiß nicht, ob man das irgendwie, obwohl ihr seid ja beide auch, Potscho, du bist Gladbach-Fan, du kennst solche Saisons auch, wo gar nichts geht, nach oben und unten. Und auch du, Chris, hast ja so einen leichten, oder so eine leichte Affinität zu Hannover, also bist das auch gewohnt. Das ist das Schlimmste, was du einem Fußballfan antun kannst. So eine Gleichgültigkeit in der Saison. Du bist einfach nur noch so ein Gegner für die anderen, die noch richtig machen. Und das ist überhaupt der komplette Gesamteindruck von mir beim VfB. Das ist so eine Mannschaft bestückt mit Mitläufern. Da sticht nun wirklich keiner heraus. Das ist, wenn Christian Gentner, siehst du, habe ich schon eingegängt. Ja. Wenn Christian Gentner, ja, so der Shining Star in der Mannschaft ist, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Ist das nicht der Haneke? Michael Haneke? Das macht's nicht besser. Also das ist wirklich eine traurige Nummer beim VfB. Aktuell. Und immer wieder sage ich dir in dieser Sendung, unfassbar, wie ein Verein in so einer Region so kacke dastehen kann. Aber ach so, da habe ich eine Theorie entwickelt dazu. Wollt ihr die auch noch wissen? Ja, unbedingt. Ja, pass mal auf. Stuttgarts Erfolgsmodell war ja eigentlich immer Jugend. Ja. Sie das Ajax-Modell war doch immer euer Modell. Naja, und sie hatten das ein oder andere glückliche Händchen auf dem Transfermarkt. Ich spreche jetzt mal so Kandidaten wie Balakow an oder Elber, also wirklich schon lange zurück. So, und mittlerweile musst du halt für einen durchschnittlichen Transfer ja schon locker 6-7 Millionen Euro mal in die Hand nehmen. Also du hast ja jetzt noch keine Granate gekauft für 7 Millionen Euro. Sprichst du Marika an? Nee, das ist ganz allgemein. Und der VfB ist grundsätzlich ein Verein, der das offensichtlich nicht so gern macht. Habe ich das Gefühl, also viel Geld in die Hand nehmen und es ging halt einmal richtig schief bei Thomasson, dabei war der ja ablösefrei. Man hat ja nur, glaube ich, 10 Millionen Handgeld dem guten Mann in die Hand gedrückt, aber gut, was kostet der sonst, oder was kostet die Welt? Nee, und jetzt haben sie halt das Problem, dass die anderen Vereine das mit der Jugendarbeit selber auch für sich entdeckt haben. Jetzt haben sie praktisch zwei Probleme. Sie kriegen ihre Eigengewächse nicht mehr so gut in den Markt reingedrückt und ich finde, es kommt beim VfB auch gar nicht mehr so was Riesengroßes gerade nach. Also, wenn ich jetzt mal so gucke, was da auf dem Platz steht, sind schon talentierte Leute dabei, aber da wie fehlt halt... der Österreicher da, den ihr da habt? Holzhauser. Holzhauser, das ist doch euer großer... Der ist schon gut, aber solche Spieler, aus meiner Sicht brauchen solche Spieler immer noch eine Figur neben sich, eben wie damals ein Verlat. Also ich nehme halt die Ära, weil das so mit einer der erfolgreichsten war beim VfB. Wie ein Balakow, an die kannst du dich halt dann auch mal anlehnen. Und dann hast du noch so Leute in der Hinterhand, wie damals halt ein Legat oder so, die halt einfach dann, weißt du, wenn es bei dem Jungen dann mal nicht läuft, die können dann reinkommen und da lastet in dem Moment dann auch auf dich als junger Spieler weniger Druck und du kannst dich vielleicht ein bisschen freier entfalten so. Also du hast einfach nicht diesen wahnsinnigen Druck. Welche Mittel hat denn Labbadia, wenn da von den Jungs das nicht mehr richtig... Guck mal, der auf der linken Seite, ja, da die Wahl zwischen Boca und Molinaro. Das ist halt... Knallt der Boca nicht mit der Gina Lisa rum? Ja, aber gut, das ist ja so, wie wenn du sagst, atmet der Luft. Also ich meine, Gina Lisa ist... Frage mich, wer in Stuttgart noch nicht auf der drauf lag. Also die ist nun wirklich hier... Naja. Hätte ich das gewusst, was ich damit anrichte, dass ich dich nochmal was frage hier über Fußball, naja. Ja, und da, glaube ich, hat der VfB so ein bisschen jetzt ein Problem, dass sie einfach nicht diese Führungsspieler in ihren Reihen sich irgendwie heranzüchten konnten, sage ich jetzt einfach mal so. Da fehlen wirklich so Führungsspieler, die nach außen was ausstrahlen. Ich würde mich heute sogar schon freuen, wenn er ist der Schwule, der jetzt in England spielt. Da gibt's einige. Thomas Hitzlsperger, wenn der jetzt wieder da wäre, da würde ich mich ja fast schon freuen. Und das ist ja nun wirklich keine Führungsfigur. Also ich glaube, da liegt ein ganz großes Problem beim VfB. Es fehlt an Führungsspielern und ja. Das wird interessant sein, wie sich da die ganze Geschichte entwickelt. So, dann hätten wir für die nächsten 20 Ausgaben auch den VfB Stuttgart abgehandelt. Fakt ist eins, wenn Stuttgart jetzt mal das wirklich ist, nimmt ja auch kein Ende. In die zweite Liga absteigen müsste, hätten die erstmal ein Problem, weil sie ja das Stadion sich ans Bein gebunden haben. Also ja, aber mit dem Umfeld, ganz im Ernst, da nicht oben mitzuspielen, das ist ja absolut lächerlich. Ja, es ist lächerlich, natürlich, aber eins kann ich dir garantieren, wenn die mal unten drinnen stehen oder wirklich mal absteigen würden, so wie Hertha, da hast du mindestens den gleichen Effekt, dass da nämlich kein Schwein mehr ins Stadion geht. Und das Publikum in Stuttgart, das sind alles Penner. Alles. Ich würde dann wieder gehen, wenn sie in der zweiten Liga spielen übrigens. Ich gehe wirklich deswegen nicht hin, weil die ganzen Hipster rumhüpfen. Verschwindet. So, jetzt packen wir aus, wir hätten gewonnen. Tja, dann habe ich mir dieses Wochenende auch mal... Um Gottes Willen, das mache ich auch nie wieder. Das war das letzte Gewinnspiel. Wieso? Ich wollte jetzt erzählen, ich habe mir noch ein Spiel angeguckt diese Woche. Ach so, was denn? Ein Spiel mit Nürnberg habe ich mir diese Woche noch angeguckt. Ein Spiel mit Nürnberg, ja? Ja. Und da muss ich sagen, das wird langsam. So, jetzt zum Gewinnspiel. ich mach's mal spannend. Herzlichen Glückwunsch, Kai. Aus der Kiste? Hat er gewonnen. Hat er gewonnen. Stefan, tut mir leid, die Nummer 2 ist es geworden beim Entscheider. Und die Nummer 2 ist der Kai. Mit nur 9 Punkten hat er sich diesen iPod gesichert. Kai, was du jetzt machen musst. Gegen wen hat der Kai gewonnen? Gegen mich, ne? Gegen 14. Spieltag war, ich hab's doch vorhin erst gesagt, der Tobi. Gegen Tobi. Naja gut, also das ist keine... Aber ganz wichtig, Kai, folgendes. Du schickst bitte umgehend, entweder über Facebook eine Nachricht oder an 4ecken2elver@gmail.com. Und zwar wirklich hurtig. Das Ganze sollte bis spätestens, oder sagen wir mal, bis Ende März abgeschlossen sein. Solltest du bis Ende März dich nicht gemeldet haben, weil du wie so viele Hörer abgesprungen bist von 4ecken2elver, dann, das liegt nicht an euch beiden. Wirklich nicht. Es liegt einfach daran, dass ihr lange nicht gesendet habt. Haben wir auch schon thematisiert. An der Stelle muss man es wirklich nochmal sagen, ich bin ja Podcast-Fachmann. Es gibt Konkurrenzprodukte, die sind aber so schlecht, ja, dass sich der ein oder andere da wirklich Ohrensausen holen würde, wenn er sich das anhört. Und ich finde, damit, mit der Aussage habe ich einfach im Volltreffer gelandet. Absolut. Bitte? Und also Kai, du meldest dich bitte umgehend bei Chris, bei mir, auf jeden Fall melden, innerhalb von März. Und wenn das bei jedem Fußballstammtisch bringen können. Wenn das nicht der Fall wäre, verspreche ich hiermit, dass wir im April wieder ein kleines VfB Stuttgart-Segment mit dem Programm haben, denn dann wird es für Reini und Stefan nochmal interessant. Und jetzt könnten natürlich Reini und Stefan versuchen, Kai ausfindig zu machen und dem seinen Laptop klauen. Und dann, wisst ihr ja Bescheid. Schön. Ich merke schon, du bist in Talk of Personality-Form. Da freue ich mich so. Kann ich so bestätigen, ja. Ja. Schön. Und beim nächsten Gewinnspiel habe ich mir auch schon was überlegt. Und zwar müssen alle Einsender Plakate malen. Und dann suche ich das Schönste aus. Das Hässlichste gewinnt. Das Hässlichste. Nicht, wie Sky das gemacht hat. am besten. Thema, warum nicht einfach mal bei den anderen gucken? Warum selber denken, wenn man nicht bei den anderen abgucken kann? Absolut, absolut. Und auf jeden Fall schön auch an der Thematik vorbeiarbeiten, dann habt ihr noch größere Siegchancen. Ja, malt irgendwas, wenn es heißt, ein Plakat malen, am besten irgendwie auf Scheißhauspapier oder und so. Auf Leinwand und mit einem wackelnden Arm und leuchten, dann klappt das. Und bunt vor allen Dingen, dann klappt das. Kann ich ganz kurz noch was mit einwerfen? Ich weiß, du bist schon in der Abmoderation, aber ich wollte noch was zur VfBA-Jugend sagen. Und zwar gab es jetzt noch einen Kommentar über unser Plakat und da hieß es, es sei zu Recht nicht dabei. Ja, klar. Ja, weil die sehen alle aus wie Popeyes. Ja. Da muss man echt sagen, da hat der Durchschnitts-WWE-Fan gesprochen. Fanatiker. Ja, das sind Kunstfanatiker, ja. Reine Kunstfanatiker. Die wissen einfach, die erkennen einfach so ein Ikea von einem Rieger. Da sind die einfach Fachleute drin. Ja. Pacho, lebst du noch? Ich bin da, ich höre euch gespannt zu. Na gut. Ricky, dann bedanke ich mich für, du Zauberfee. Ja, aber selbstverständlich. Bleibst du noch dran, ne? Wir sagen jetzt alle gleich schön tschüss. Ja, Ricky? Ich bin hier für euch immer da, liebe Leute, wenn ihr gern mit mir mal abends chatten wollt. ich habe mittlerweile eine neue Seite im Internet. Da findet ihr mich unter RudiXXX. Und ich bin da immer zwischen 22 Uhr bis 23 Uhr verfügbar und habe so einen Elefantenschlüpper an. Wisst ihr, was ich meine? Live vor der Cam. Selbstverständlich. Pocho, du hast ja selber schon mal. Ja, ich habe das goldene Abo. Ja. Goldene Abo. Ja, Chris, da musst du noch ein bisschen was dafür tun. Gut. Pocho, das kriegst du nur mit der schwarzen American Express. Ich dachte mit der Maestro-Card, die wieder nicht geht. Dann hätte ich mir wieder Kohle beim Ricky leihen müssen. Ja, so ist es manchmal. Das ist, naja gut, daraus wird leider nichts. Aber naja. Aber schön, wir fliegen ja im Sommer nach London zur UFC, Ricky und ich und Pocho auch. Und das wird schön. Ich sag jetzt tschüss, ihr Penner. Pocho, sagst du auch tschüss? Ich sag auch tschüss, tschüss. Ricky, was sagst du? Schöne Grüße an Stivinho. Tschüss. Ja. So, jetzt...